Neuntes Kapitel, das Rezept. Ich hoffe, ihr habt nicht vergessen, dass ich während all dieser Vorgänge hinter den Wandschirmen hockte und mit einem Auge durch die Ritze starrte. Ich habe keine Ahnung, wie lange das alles gedauert hat, aber mir ist es wie eine Ewigkeit vorgekommen. Das Schlimmste war, dass ich keinen Mucks von mir geben durfte, denn ich wusste genau, wenn ich das täte, dann wäre es um mich geschehen. Und außerdem hatte ich die ganze Zeit Todesängste, dass eine von den Hexen in der letzten Reihe mit ihren speziellen Nüstern meine Witterung aufnehmen würde. So wie ich es jetzt sah, bestand meine einzige Hoffnung darin, dass ich mich seit Tagen nicht gewaschen hatte. Das und das ewige Hochgeputsche und das Klatschen und das Geschrei, von dem der ganze Saal widerhallte. Die Hexen hatten nichts anderes im Kopf als ihre Großhexe da oben auf dem Podium und ihren großen Plan zur Vernichtung aller Kinder in England. Dabei hatten sie gar keine Zeit, nach einem einzigen Kind in diesem Saal herumzuschnüffeln. Außerdem, selbst in ihren wildesten Träumen, wenn Hexen überhaupt Träume haben, würden sie so etwas überhaupt nicht vermuten. Ich verhielt mich also mucksmäuschen still und betete. Der Hassgesang der Hoch- und Großmeisterhexe war nun zu Ende und das Publikum applaudierte wie verrückt und kreischte: »Brillant, sensationell, wunderbar, du bist ein Genie, du Superkluge!« Das ist wirklich eine irrwitzige Erfindung, dieser verzögerte Mausezauber. Und das Allerschönste daran ist doch, dass es die Lehrer sind, die uns die widerwärtigen kleinen Stinktiere vom Hals schaffen. Wir brauchen keinen Finger zu krümmen, wir tun gar nichts, keiner kann uns belangen und sie werden uns niemals erwischen. »Hexen werden niemals erwischt«, fuhr sie die Hoch- und Großmeisterhexe an. »Und jetzt aufgepasst, kein Geschwatze und kein Gedöse mehr, denn ich werde euch jetzt verraten, was ihr tun müsst, um das Formular 86 Retard Mausemutarium herzustellen.« Plötzlich fuhr ein tiefer Seufzer durch das Auditorium. Ihm folgte ein ohrenbetäubendes Gellen und Kreischen und ich sah, dass die meisten Hexen aufsprangen und auf das Podium deuteten und dabei schrien: »Mäuse, Mäuse, Mäuse!« »Jetzt kommt die Praxis, sie will's uns vorführen.« »Die Blitzgescheite hat zwei Kinder in Mäuse verwandelt und hat sie hier bei sich.« Ich schaute zum Podium. Es stimmte schon, da waren Mäuse, und zwar zwei, die der Hoch- und Großmeisterhexe um die Röcke huschten. Das waren jedoch weder Feldmäuse, noch Hausmäuse, auch keine Springmäuse oder Haselmäuse. Das waren weiße Mäuse. Ich erkannte sie auf den ersten Blick als meine eigenen beiden, als Willi und Marie. »Mäuse«, schrie das Publikum, »unsere Gebieterin hat Mäuse aus dem Nichts gezaubert, holt die Mausefallen, besorgt den Käse.« Ich sah, wie die Hoch- und Großmeisterhexe auf den Boden starrte und Willi und Marie mit äußerster Verachtung betrachtete. Sie beugte sich nieder, um sie besser sehen zu können, dann richtete sie sich wieder auf und rief: »Ruhe!« Die Zuhörerinnen wurden sofort still und setzten sich. »Diese Mäuse haben nichts mit ihnen zu tun«, rief sie. »Diese Mäuse sind zahm. Diese Mäuse gehören ganz offensichtlich einem ekligen kleinen Kind hier aus dem Hotel. Und es wird ein Knabe sein, denn Mädchen haben keine zahmen Mäuse.« »Ein Knabe«, kreischten die Hexen, »ein scheußlicher, stinkender, kleiner Knabe. Wir werden ihn wegwischen, wir werden ihn zerritscheln, zerzischeln, wir werden uns seine Gedärme zum Frühstück braten.« »Ruhe«, rief die Groß- und Hochmeisterhexe, indem sie beide Arme hob. »Ihr wisst doch genau, dass ihr in diesem Hotel nichts tun und lassen dürft, das die allgemeine Aufmerksamkeit auf euch zieht. Klar, diesen übel riechenden kleinen Kerl müssen wir unter allen Umständen verschwinden lassen, aber das muss so unauffällig und geräuschlos wie möglich passieren, denn sind wir nicht die überaus ehrenwerten Damen von der Königlichen Gesellschaft zur Verhinderung von Kindesmisshandlung?« »Was schlägst du denn vor, o klügste aller Klugen?« riefen sie. »Wie sollen wir dieses kleine Häufchen Dreck entfernen?« »Sie reden von mir«, dachte ich. »Diese Weiber diskutieren tatsächlich darüber, wie sie mich abmoxen sollen.« Ich begann zu schwitzen. »Wer das auch sein mag, wichtig ist er nicht«, verkündete die Hoch- und Großmeisterhexe. »Den könnt ihr mir überlassen. Ich werde ihn schon riechen und dann mache ich eine Makrele aus ihm und lasse ihn zum Mittagessen servieren.« »Bravo«, schrien die Hexen, »schneid ihm den Kopf ab und hack ihm die Flossen ab und brate ihn braun in heißer Butter.« Ihr könnt euch vorstellen, dass mich das alles nicht gerade fröhlich stimmte. Willi und Marie rannten immer noch da oben auf dem Podium herum und ich sah, wie die Hoch- und Großmeisterhexe kräftig ausholte, um Willi einen Tritt zu versetzen. Sie erwischte ihn genau mit der Spitze ihres Schuhs und ließ ihn durch die Luft segeln. Das gleiche wiederholte sie bei Marie. Ihre Treffsicherheit war beachtlich. Sie hätte einen hervorragenden Fußballspieler abgegeben.

Und jetzt ein Wort zur Warnung. Die Dosis darf niemals erhöht werden. Ihr dürft niemals mehr als einen einzigen Tropfen auf jedes Stück Schokolade oder andere Süßigkeiten tropfen und keinem Kind mehr als eine einzige Praline oder Schokolade geben. Eine Überdosis von Verzögerungszauber unseres Mäusemachers kann die Zeiteinteilung des Weckers durcheinanderbringen und eine schlimme Wirkung haben. Das Kind wird zu früh in eine Maus verwandelt. Eine erhebliche Überdosis kann sogar zu sofortigen Wirkungen führen und das wollt ihr doch nicht, nicht wahr? Ihr werdet doch nicht wollen, dass die Kinder direkt in eurem Laden zu Mäusen werden. Das würde die ganze Planung verderben. Das könnte uns alle verraten. Seid also achtsam. Allzu viel tut selten gut.